Was hat sie denn mitgenommen? Ja. Ist das Cheesepasta? Pizza. Ist das Cheesepasta? Drauf, man hört dich am Style und Gang, du bist scheiße und wack. Würdest gerne reimen wie Red? Schau mal, ich hab Scheine und Cash. Kaufe kurz in einem iPhone und Mac. Dieser Fucker macht noch kein Geld mit Tracks. Ja, Bruder, du bist neidisch und jetzt. Mir egal, welche Scheiße du steckst. Brauche keine Warnschüsse. Bin in den Sumpf, jetzt wieder scharf. Wisst ihr, welches Lied das war? Das ist das Lied von Apokalypto. Oder? Was ist das überhaupt? Kartoffelsalat. Den Benzer immer neigt und dein scheiß Auto ist und bleibt eine Kettkarre. Nice. Ich bin Operate. Operate. Ich setze einen um. Boden, glaubst du nicht rum. Nehme eine Easy Red Oktober. Red ist der Chef, ich zerfetze dich jetzt mit dem heftigsten Sex, ich bin echter als echt. Handy, geh sechsmal im das Geschäft, komm, Black and Rack, das ist wecker als Rack. Du willst auch ein Faker sein, das ist echte Leichen, du hast freche Likes, so wie freche Nikes, so wie freches Feuer. Alter, das Rezept, ja. Scheiß Benner, jetzt mach den nice Rapper Kohle und ich tritt in dein Gesicht rein mit der Fly. Stefan, Sohle, baute damals Scheiße und aus Scheiße wurde wack. Heute mehr Sneaker als Apo Red selbst. Every day is Saturday von Apokalypto. Ich bin wieder da. Wie hast du das gemacht? Dein Ernst? Ghetto-Veteran. Der beste Film der Welt heißt Ghetto-Veteran. Der beste Film der Welt heißt Ghetto-Veteran. Golle ist der Boss! Armin, lass den Lisa, Lara und Hannah nicht mehr in das Zimmer, okay? Alles klar. Wer ist da? Mobiles Internet funktioniert nicht so richtig. Ich gehe da so jetzt runter zu Joghurt und Leon und Backofen. Man sieht sich, ne? Okay. Lass dich nicht rein und pass auf den Schlüssel. Okay, bis gleich. Ciao. Ich höre es nicht an. Ich habe die Schuhe von Junior gebracht. Weiß ich nicht. Ups. Die Tür wird dazu geweht. Martin ist nicht. Keine Ahnung. Ja, der war vor 2-3 Minuten hier. Dann ist er weg irgendwo. Auf der Schule. Okay. Martin hat eigentlich gesagt, du sollst das nicht machen, aber. Ja, ich weiß. Ist ja egal. Okay. Und dann möchte ich die Megabyte. So eine verfickte Scheiße. Jetzt lad doch endlich, du Bastard. Rape Cake Promotion. Sowieso keinen Sinn. Ich sammle mich als Loser ab. Ich bin mit dem Jungs auf Fußballplatz. So viele waren Drogen, die Realität. Aber Gott sei Dank habe ich den Weg nie gewählt. Vielleicht eine. Nur eine? Was denn? Eine für mich? Ja. Ein 2 Millionen. Ich steig den Thron, ich bin Kino. Das ist dein.